Funkkolleg Musikgeschichte, 24. Kollegstunde, Analyse statt Ästhetik, Autor Dr. Stephen Hinton. Im Jahre 1912 glaubte der Komponist, Musikerzieher und Schriftsteller August Halm eine Krankheit diagnostiziert zu haben. Irgendwo einmal hört das gute Gewissen des bloßen Zuschauens auf. Was wir schon oft gesehen und gespürt haben, ohne Freude zwar, aber auch ohne eigentliche Unruhe, das nehmen wir jetzt ernst. Das oft Bemerkte wird uns zum mahnenden Merkmal und wir gehen zum Arzt oder versuchen selbst Arzt zu sein. Als ich wieder in Paul Beckers großem Buch Beethoven gelesen hatte, war es mir so. Und ich weise nun, als auf Merkmale von Krankheit, auf Dinge hin, die ich zwar früher schon wahrgenommen, aber mehr unter den lächerlichen als unter den ernsten Erscheinungen gebucht hatte. Die Krankheit war keineswegs neu. Bereits Richard Wagner hatte darunter gelitten. Ja, er gehörte, so Halm, zu deren Urhebern. Gemeint war eine geistige Krankheit, die dafür umso ansteckender war. Dass Wagner der Krankheit verfallen war, zeigte sich in seinem nach Halm gestörten Verhältnis zu Beethoven, genauer zu dessen 9. Symphonie. Wagner aber, da er an seinem Verhalten nichts Krankhaftes empfand, schämte sich nicht. Im Gegenteil, er war sogar stolz und ließ den ausführlichen Bericht, den er darüber für seine Autobiografie verfasst hatte, im 2. Band seiner gesammelten Schriften und Dichtungen gesondert erscheinen. Die Schrift heißt Bericht über die Aufführung der 9. Symphonie von Beethoven im Jahre 1846 in Dresden, aus meinen Lebenserinnerungen ausgezogen, nebst Programm dazu. Zuerst entwarf ich nun in Form eines Programmes, wozu mir das nach Gewohnheit zu bestellende Textbuch zum Gesang der Chöre einen schicklichen Anlass gab, eine Anleitung zum gemütlichen Verständnis des Werkes, um damit nicht auf die kritische Beurteilung, sondern rein auf das Gefühl der Zuhörer zu wirken. Dieses Programm, für welches mir Hauptstellen des goethischen Faust eine über alles wirksame Hilfe leisteten, fand nicht nur zu jener Zeit in Dresden, sondern auch späterhin an anderen Orten erfreuliche Beachtung. Warum aber ausgerechnet Faust? Zwar ist überliefert worden, dass Beethoven geplant hatte, Musik für Goethes bekanntestes Werk zu schreiben, nicht aber, dass eine direkte programmatische Verbindung besteht zwischen Faust und der 9. Symphonie. Nein, bei der Heranziehung dieser Vorlage hatte Wagner wohl etwas anderes im Sinne, wie er selbst erklärte. Muss nun zunächst zugestanden werden, dass das Wesen der höheren Instrumentalmusik namentlich darin besteht, in Tönen das auszusprechen, was in Worten unaussprechbar ist, so glauben wir uns hier auch nur andeutungsweise der Lösung einer unerreichbaren Aufgabe selbst dadurch zu nähern, dass wir Worte unseres großen Dichters Goethe zur Hilfe nehmen, die, wenn sie auch keineswegs mit Beethovens Werke in einem unmittelbaren Zusammenhange stehen und auf keine Weise die Bedeutung seiner rein musikalischen Schöpfung irgendwie durchdringend zu bezeichnen vermögen, dennoch die ihr zugrunde liegenden höheren menschlichen Seelenstimmungen so erhaben ausdrücken, dass man im schlimmsten Falle des Unvermögens eines weiteren Verständnisses sich wohl mit der Festhaltung dieser Stimmungen begnügen dürfte, um wenigstens nicht gänzlich ohne Ergriffenheit von der Anhörung des Musikwerkes scheiden zu müssen. Die Worte sollen das Musikwerk also nicht genau erklären oder analysieren, sondern einerseits durch ihren literarischen Drang und Wert ein vergleichbares künstlerisches Niveau für die Musik in Anspruch nehmen, sowie andererseits den Hörer in eine bestimmte rezeptive Haltung versetzen. Die Worte sind insbesondere für den unmusikalischen Konzertbesucher gedacht oder, wie Wagner es ausdrückt, für den schlimmsten Fall des Unvermögens eines weiteren Verständnisses. Wenn der Hörer nicht durch rein musikalische Mittel ergriffen werden kann, so sollen verbale Hilfsmittel eingesetzt werden, um ihm zu einem entsprechenden Zustand zu verhelfen. In diesem Sinne hat sich Wagner für den Anfang der 9. Symphonie den folgenden Begleittext ausgedacht. Ein im großartigsten Sinne aufgefasster Kampf der nach Freude ringenden Seele, gegen den Druck jener feindlichen Gewalt, die sich zwischen uns und das Glück der Erde stellt, scheint dem ersten Satze zugrunde zu liegen. Das große Hauptthema, das gleich anfangs wie aus einem unheimlich bergenden Schleier nackt und mächtig heraustritt, könnte dem Sinne der ganzen Tondichtung nicht durchaus unangemessen vielleicht übersetzt werden durch Goethes Worte: Entbehren sollst du, sollst entbehren. Musik wird aufgefasst als ein endloser innerer Kampf. Ein häufig benutztes Bild ist das des Ringens, das als das Faustische schlechthin zu gelten scheint. Man strebt nach Erkenntnis und Glück, nach Erlösung, wird aber durch widerstrebende Kräfte immer wieder daran gehindert. Dazu Wagner. In einzelnen Lichtblicken vermögen wir das wehmütig süße Lächeln des Glückes zu erkennen, das uns zu suchen scheint, nach dessen Besitz wir ringen, und von dessen Erreichen uns jener tückisch mächtige Feind zurückhält, mit seinem mächtigen Flügel uns umschattend, so dass uns selbst der Blick auf jene ferne Hand getrübt wird und wir in finsteres Brüten zurücksinken, das sich nur wieder zum trotzigen Widerstand, zu neuem Ringen gegen den freuderaubenden Dämon zu erheben vermag. Wagner berichtete davon, wie sein Programm nicht nur in Dresden erfreuliche Beachtung gefunden hat, sondern auch späterhin an anderen Orten. Halm bestätigt dies, denn er behauptet ja, Wagner habe damit Schule gemacht. In der Tat, es dürfte niemandem schwerfallen, eine ganze Reihe von Beispielen dieser Art zu finden. Schlägt man etwa den berühmtesten Konzertführer, den von Hermann Kretschmer, auf, ein Standardwerk, das 1886 erschien und in mehreren hohen Auflagen gedruckt wurde, so findet man eine Interpretation der neuen Symphonie, die der Wagnerschen sehr ähnelt. Die Durchführung des ersten Satzes, so Kretschmer, entrollt das faustische Bild weiter. Nach seiner Beschreibung des dritten Satzes, im Sinne eines Traumes, bringt er ebenfalls ein Goethe-Zitat, zwar nicht dasselbe Zitat wie Wagner, aber ebenfalls eines aus Faust. Das schöne Bild verschwindet und nun kommt im vierten Satze das, was Faust meint, wenn er sagt: Des Morgens wache ich mit Entsetzen auf. Wagner dagegen zitiert eine längere Passage, die mit Fausts Frage endet: Und schmacht ich so vergebens? Unmittelbarer Anlass für Halms Unmutsäußerungen war allerdings weder der Konzertführer von Kretschmar, obwohl dieser auch deutliche Symptome der Krankheit aufweist und infolgedessen zitiert wird, noch war es Wagners Programmentwurf. Was Halm veranlasst hatte, zur Feder zu greifen, war, wie er selbst sagt, ein Buch, das im Jahr zuvor, das heißt 1911, erschienen war. Die Beethoven-Monographie von Paul Becker, die rasch zum Bestseller wurde und 1931 in der 40. Auflage vorlag. Um seine Krankheitsthese zu belegen, führte Halm vor allen Dingen Stellen aus Beckers Buch an, ohne jedoch die Werke, auf welche sie zielen, beim Namen zu nennen. Das muss man selbst erraten. So zum Beispiel: Aus dem Akkordmotiv ringt sich ein Rezitativ von schmerzlich bittendem Ausdruck hervor. Umsonst. In dumpf pochenden Akkorden und sich aufbäumenden Akkordgängen verkündet sich eine nur unterdrückte, nicht beruhigte Erregung. Oder an anderer Stelle: Ein endloses Stürzen und Irren, ohne Ziel, ohne Halt. Ein dämonisches Schattenspiel, bald näher, bald ferner scheinend, gespenstisch aus dem Nebel auftauchend und wieder in ihn zurückkehrend. Was beschreiben diese Sätze? Welche Musik? Das lässt sich freilich schwer erraten. Aber gerade darum geht es Halm. Solche Auslegungen von musikalischen Werken zeugen alle, so Halm, von der faustischen Krankheit. Ihnen allen liegt dasselbe Muster des ewigen Scheiterns, das Prinzip des Umsonst zugrunde. Halm ist es darum gleich, welche Kompositionen dabei beschrieben werden. Denn die Beschreibungen ähneln einander so sehr, dass sie im Grunde austauschbar sind. Wo immer man hinblickt, da findet man immer wieder dasselbe, das faustische Ringen, wenn auch in allen erdenklichen Nuancen. Ja, das Beckersche Buch ist nicht zuletzt deswegen zu bewundern, weil der Autor diesen ewig wiederkehrenden faustischen Inhalt immer anders zu formulieren versteht. Halm schrieb in seiner Besprechung von Beckers Beethoven-Buch: Wie viele umsonst lesen wir. Es gibt aber kein Umsonst in einem Kunstwerk, es sei denn an einer fehlerhaften Stelle. Natürlich meinte Becker nicht, das Kunstwerk, das er beschreibt, sei an sich umsonst gewesen. Von fehlerhaften Stellen ist hier auch keineswegs die Rede. Denn Beckers Worte gelten nicht der Form oder Struktur des jeweiligen Musikstückes, sondern dessen Inhalt, den er unter anderem im Sinne eines faustischen Ringens deutet. Halm dagegen stellt einen solchen Zugang zur Musik grundsätzlich in Frage. Nicht nur die Benutzung des Faustmythos, sondern jede von der Literatur an die Musik herangetragene Auslegung überhaupt. Vor allem bemängelte er dabei, dass der Leser sich damit begnügen muss, die poetisierende Schilderung der wechselnden seelischen Zustände zu verfolgen, ohne jedoch die Träger derselben, die lebendigen Wesen, vorgeführt zu bekommen. Man erfährt mit anderen Worten so gut wie nichts über den Notentext. Zwar rühmt Halm Beckers schriftstellerische Begabung, aber wie wenig, fährt Halm fort, trägt doch derartiges zum Verständnis der Struktur bei. Hatte Wagner seine Deutung der 9. Symphonie zum Teil dadurch zurückgenommen, dass er sie zum Notbehelf für musikalische Analphabeten erklärte, so zeugen seine Ausführungen dennoch von einer Auffassung der Musik als Ausdruckskunst, deren Inhalt zwar durch Worte nur annähernd und unvollkommen erschlossen werden kann, aber nichtsdestoweniger Inhalt im Gegensatz zu Form bleibt. So spricht Wagner von den höheren menschlichen Seelenstimmungen, welche die Musik zum Ausdruck bringt, und deren Erhabenheit er mit Hilfe seines literarischen Programms durch Analogie wiedergeben oder zumindest andeuten möchte. Wagners Respekt vor dem Unaussprechlichen der Musik verrät hier seine Nähe zur frühromantischen Metaphysik der Instrumentalmusik. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Wagner dieselbe Symphonie zu einem ganz anderen Zweck verwendete, nämlich zur Rechtfertigung des eigenen Opernschaffens, indem er in dem gesungenen Schlusssatz eine geschichtliche Vorstufe des Musikdramas zu erblicken glaubte, das heißt das Ende der reinen Instrumentalmusik. So wenig man aber nach Wagner darauf verzichtete, symphonische Instrumentalmusik zu komponieren, ebenso wenig hörte man auf, deren Inhalt programmatisch zu deuten. Und in der sogenannten Programmmusik wurde das inhaltliche Moment bereits vom Komponisten, dem Hörer, nahegelegt. Die Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt, die Gegner würden sagen Tiefpunkt, in dem Versuch Hermann Kretschmars, seinen Auslegungen eine objektive Basis zu sichern. Darum nannte er seine Disziplin musikalische Hermeneutik, als handle es sich um ein Verfahren der Auslegung von Texten, das in seiner Wissenschaftlichkeit etwa mit der Tradition der Bibelexegese vergleichbar wäre oder andererseits den historisch-philosophischen Ansprüchen des zeitgenössischen Philosophen Wilhelm Dilthey genügen würde. Dem allerdings ist nicht so, wenn Kretschmar selbst auch solche Ansprüche für sich erhebt. In seinen Anregungen zur Förderung musikalischer Hermeneutik, die 1902 erschienen, glaubte Kretschmar, die vage Gefühlsästhetik seiner Vorgänger durch eine genauere Methode der Deutung zu ersetzen, die in Anlehnung an die Musiktheorie des 18. Jahrhunderts die Affekte von einzelnen Motiven zu entziffern versucht, um zu einer Gesamtinterpretation eines Musikwerkes zu gelangen. Dessen Inhalt wäre dann die Summe sämtlicher Gefühlsmomente. Ein solches Verstehen, so Kretschmer, bedürfe natürlich der ausführlichen Schulung, die einen langen Umgang mit der Kunst voraussetzt. Von der damit zu erreichenden Objektivität schien aber Kretschmer fest überzeugt zu sein, wie aus dem selbstbewussten Schluss seines Aufsatzes zu entnehmen ist. Nur wer diesen Weg zurücklegt, wer gelernt hat, Tonformen bewusst zu empfinden und die Sprache der Töne in den entscheidenden Umrissen in jedem Augenblick zu deuten, nur der ist berechtigt, an die weiteren und höheren Aufgaben der Musikästhetik mit heranzutreten. Er wird auch sie nicht mit Redensarten und vagen Einbildungen bestreiten, sondern sie nach derselben sicheren und positiven Methode zu lösen suchen, die er sich in der Vorschule zu eigen gemacht hat. Hierbei drängt sich die Frage auf, ob selbst mit der homogensten Testgruppe eine einheitliche Deutung von bestimmten musikalischen Themen je zu erzielen wäre. Sei die Gruppe auch so vortrainiert, wie Kretschmer es sich vorstellt. Davon abgesehen missachtet seine Methode vollkommen den zentralen Grundsatz einer Auslegerkunst, die den Namen Hermeneutik verdient. Dieser Grundsatz besteht nämlich in der Anerkennung und Berücksichtigung einer historischen Dimension des Verstehens. Einer historischen Dimension, die bei Kretschmer völlig fehlt. Ähnlich wie die Bedeutung ist auch die Deutung eines Textes Wandlungen und Veränderungen unterworfen. Die Bedeutung eines Textes ändert sich notgedrungen, weil wir diesen heute anders deuten, ja deuten müssen als früher, so wie die Bedeutungen von einzelnen Wörtern in jeder Sprache sich allmählich verschieben. Das betrifft vor allem die Sphäre des Ausdrucks. Die Begriffe oder Codes, mit denen verschiedene Epochen und verschiedene gesellschaftliche Schichten ihre Gemütsbewegungen ausdrücken, bleiben nicht konstant. Sie verändern sich ständig. Für Außenseiter, für Angehörige einer anderen Epoche oder einer anderen Gesellschaftsschicht, verlieren sie an Ausdruckskraft, scheinen abgegriffen, vielleicht lächerlich, möglicherweise sogar unbegreiflich. In der Musik ist es nicht anders. Auch in der Musik dürfte es die Erfahrung eines jeden Menschen sein, dass das, was einmal schockiert, mit der Zeit nicht mehr so schockhaft wirkt. Man gewöhnt sich daran. Die Musik scheint an Abnutzungserscheinungen zu leiden. Man kann daher ziemlich sicher sein, dass wir heutzutage Beethoven-Symphonien anders hören, als zum Beispiel E.T.A. Hoffmann sie gehört hat. Selbst wenn es gelänge, die Werke so aufzuführen, wie sie damals geklungen haben. Die Sprache des Komponisten wäre somit die gleiche geblieben. Das Publikum, das hört und versteht, hat sich aber allemal gewandelt. Allerdings zielte die Kritik an Kretschmers musikalischen Auslegungen weniger auf ihre Unhaltbarkeit im Sinne einer ernsthaften Hermeneutik, sondern auf die Inhaltsästhetik schlechthin. Es ging also nicht darum, die Lücken in Kretschmers Ästhetik bloßzulegen, das heißt die Unzulänglichkeit seines Versuchs, unter Ausschluss von geschichtlichen Fluktuationen den Sinn- und Ideengehalt zu ergründen, den die Formen umschließen. Vielmehr verwarfen die Theoretiker den ganzen Ansatz in Bausch und Bogen. Während Kretschmer diesen Ansatz für die letzte und wertvollste Ernte der gesamten Musiklehre, die höhere Aufgabe der Musikästhetik, erklärte, lehnte ihn dagegen Halm als etwas Banausisches ab. So schreibt er in seinem 1913 erschienenen Buch von Zwei Kulturen der Musik: Hüten wir uns nun, verfeinerte Banausen zu sein, die die Musik zu nervösen Erschütterungen, zu inneren Erlebnissen, will sagen zu höheren oder versteckten animalischen Erlebnissen, im Grund zum Surrogat des Gefühlslebens verwenden, im besten Fall sie zur Tafelmusik für poetische Genüsse, also zur Dienerin einer untergeordneten Kunst herabstimmen, und bemühen wir uns, im Gegenteil, die Achtung vor ihrer Selbstherrlichkeit wiederzugewinnen. Halm stand mit seiner Kritik an der musikalischen Hermeneutik keineswegs allein. 1912 erschien eine durchaus vergleichbare Kritik von dem in Wien ansässigen Musiktheoretiker Heinrich Schenker. Es handelt sich in diesem Fall um eine Monographie, die der 9. Symphonie gewidmet ist und folgenden Untertitel trägt. Eine Darstellung des musikalischen Inhaltes unter fortlaufender Berücksichtigung auch des Vortrages und der Literatur. Schenker geht es um den Inhalt des Werkes, aber ausschließlich wohlgemerkt um den musikalischen Inhalt. Er schreibt in der Vorrede zu seiner Monographie: Man muss es dahin bringen, jedes Kunstwerk in seinen eigenen Notwendigkeiten zu erkennen. Das heißt bei Schenker, weder sogenannte Formen zu konstruieren, um erst durch diese sich den Inhalt zu erschließen, noch das Musikalische ins Gefühlsmäßige zu übertragen. Damit werden sowohl diejenigen angegriffen, welche die Musik in schulbuchartige Sonatensatzschemata hineinzupressen versuchen, als auch die landläufigen Hermeneuten, wie beispielsweise Kretschmar, der sich viele von Schenkers höhnischen Rügen gefallen lassen muss. Bleiben wir noch bei den Anfangstakten der 9. Sinfonie. Kretschmar hatte in seinem Konzertführer folgende Beschreibung verfasst, die zwischen satztechnischem und faustischem hin und her pendelt. Die Beschreibung wird von Schenker fast vollständig zitiert. Die Schilderung eines Zustandes, dem die Freude fehlt, ist die wesentliche Idee des ersten Satzes. Mit der Formfreiheit, welche die Werke von Beethovens letzter Periode auszeichnet, setzt er zunächst ohne Thema ein. Es wogt und nebelt chaotisch und unbestimmt über den berühmten leeren Quinten. Dann erst, nach 16 Takten, steigt in finsterer Majestät voll Kraft und Trotz, aber durch einen Zug des Leidens gezeichnet, die Heldengestalt dieses Allegro zutage. Welch heroischer Eintritt, wie lang gemessen der Weg, aber wie sonderbar wirr das Ende. Schenker kommentiert das Zitat entrüstet mit den Worten: Um wie viel nützlicher wäre es doch gewesen, statt vom Zug des Leidens von den wirklichen musikalischen Zügen des Hauptgedankens zu sprechen, auf die es, zumal in einem Führer, doch sicher nur allein anzukommen hat. Wozu denn sonst ein Führer, wenn er dem Leser ohnehin nichts mehr bietet, als was dieser von selbst schon empfindet und weiß, also nur überflüssige Tautologie von leeren Eindrücken und leeren Worten treibt? Langgemessener Weg ist unzweifelhaft der Eindruck, den wohl jedermann vom Hauptgedanken empfängt. Hatte nicht aber Kretschmar vielmehr die Aufgabe, die technischen Mittel, die zu solcher Wirkung geführt haben, mindestens richtig anzudeuten? Kann die Wahrheit denn nicht auch in kurzer und populärer Darstellung enthalten sein? Schenkers eigene Darstellung der 9. Sinfonie, die fast 400 Seiten umfasst, lässt sich weder als kurz noch als populär beschreiben. Popularität hätte Schenker ohnehin als unhaltbaren, die Wahrheit verfehlenden Kompromiss verabscheut. Sein Anliegen aber ist es, die Wahrheit des Kunstwerks, und das heißt seine Einmaligkeit und Genialität, aber auch seine Zugehörigkeit zum zeitlosen Repertoire der abendländischen, eigentlich deutschen Tonkunst, in den technischen Mitteln zu erschließen. Er fordert, pointiert gesagt, Analyse statt Ästhetik. Was jedoch nicht ausschließt, dass dem schenkischen analytischen Ansatz ästhetische Maßstäbe und Vorurteile, wenn auch verschwiegen, zugrunde liegen. Analyse ist selbst nicht wertfrei, zumal die Schenkersche nicht, geht diese doch einerseits von normativen Grundsätzen aus, um andererseits verbindliche Aussagen über die Meisterwerke der Tonkunst vorzuführen. Darauf wird noch zurückzukommen sein. Zunächst aber sieht es so aus, ungeachtet der äußerst polemischen Vorrede zu der Monographie über die 9. Sinfonie, als würde es sich um eine rein sachliche Darstellung des musikalischen Inhalts dieses Werks handeln, wie der Untertitel ja auch verspricht. Allein den ersten 16 Takten der Sinfonie widmet Schenker 6 Seiten seines Buches. Der erste Satz der Sinfonie nimmt insgesamt 132 Seiten in Anspruch. Die ersten 16 Takte beschreibt Schenker als eine Einleitung. Sie leiten den ersten Gedanken in Takt 17 ein. Diese Einleitung ist bloß auf 2 Harmonien gestellt. Und da der ersten der beiden Harmonien, die Terz, fehlt, kann auf ihre Bedeutung im Tonsatz nicht sofort geschlossen werden. Schenker schreibt: Der Zuhörer kann zunächst nicht wissen, ob er hier vor der ersten Stufe in A-Moll steht oder vor einer anderen, die dann selbstverständlich auf eine andere Tonart hinweisen würde. Erst in Takt 15 löst eine zweite Harmonie endlich die erste ab. Sie steht auf D. Da aber auch sie, gleich der ersten Harmonie, der Terz noch entbehrt, so kann die Beurteilung des Quintfalles der beiden Harmonien A, D, ob hier nämlich die Stufen 1 bis 4 oder 5 bis 1 oder dergleichen vorliegen, erst nur vom Standpunkt der Vermutung erfolgen. Solchermaßen eignen sich die terzlosen gesetzten Harmonien wegen ihrer Undefinierbarkeit ganz besonders für den Spannungszweck der Einleitung. Während also Kretschmar die subjektive Wirkung der Musik schildert, es wogt und nebelt chaotisch und unbestimmt, beschränkt sich Schenker auf die technischen Mittel, die eine solche Wirkung hervorrufen. Nicht, dass Kretschmar falsch gehört hätte. Schenkers Begründung der Unbestimmtheit, wenn man will, des Chaotischen, ist aber begründeter, genauer. Kretschmar hatte behauptet, Beethoven habe bei der Einleitung ohne Thema eingesetzt. Schenker ist anderer Meinung. Noch überragender ist indessen die Bedeutung der Einleitung in thematischer Hinsicht. Ist sie doch die Geburtsstunde des Urmotivs, das dem ersten Satz sein Gepräge gibt. Schon bei seinem ersten Erscheinen aber ist das Urmotiv mit der Harmonie derart untrennbar verknüpft, dass man nicht so sehr den einzelnen Quint- bzw. Quartsprung, als vielmehr innerhalb derselben Harmonie erst die Summe mehrerer Sprünge als das fertige Motiv ansehen darf. Dies zu erkennen ist von großer Wichtigkeit, sofern man die beiden ersten Takte des Hauptgedankens selbst verstehen will, der, wie wir sehen werden, doch zweifellos eine ebenfalls nur durchsprungene Harmonie aufweist. Ferner beleuchtet Schenker bei seiner Analyse des ersten Abschnittes die Beschleunigung im Durchspringen sowie den allmählichen Eintritt der Blasinstrumente, dem ebenfalls eine Beschleunigung zugrunde liegt. Und zwar mit dem folgenden Schema: Vier Takte Horn, vier Takte Klarinette, zwei Takte Oboe, zwei Takte Flöte und so weiter. Hören wir also noch einmal die Einleitung bis zum Einsatz des Hauptgedankens und versuchen dabei, Schenkers Analyse nachzuvollziehen. Schenker versucht durch seine analytischen Beschreibungen, unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was tatsächlich in der Partitur steht, anstatt wie Kretschmar auf das, was beim Anhören der Musik in uns möglicherweise vorgeht oder Wagner zufolge vorzugehen hat. Er versucht außerdem, Verbindungen herzustellen. In dem soeben besprochenen Beispiel sind es motivische Verbindungen, die eine innere Konsistenz der Musik verbürgen. Die Einleitung ist demnach organischer Bestandteil des Satzes. Das zeigt die Wiederholung und Verarbeitung des Urmotivs im Laufe des Satzes. Nicht nur etwa der Anfang der Durchführung oder die Reminiszenz am Anfang des vierten Satzes, sondern vor allem schon der erste Gedanke, der aus dem ersten Motiv abgeleitet ist. Die Sorgfalt und Ausführlichkeit, mit der Schenker an seine Arbeit gegangen ist, mag heutzutage als verbindlicher Maßstab für viele Bereiche der Musikforschung gelten. Vor allem, dass der Notentext in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt wird. Schenkers Bemerkungen über den musikalischen Vortrag, die jedem Abschnitt seiner Analyse angehängt werden, zielen ebenfalls wie diese auf eine adäquate Darstellung des musikalischen Inhalts. So bringt er Exkurse über Tempoangaben. Und nach Möglichkeit zieht er die Skizzen und Handschriften des Komponisten heran, um sich Klarheit über den musikalischen Text zu verschaffen. Was den Begriff des Urtextes betrifft, ist Schenker ein Mann der ersten Stunde gewesen, wie seine Ausgaben der Klaviersonaten Beethovens beweisen. All das hat ihm größten Respekt eingebracht. Und nicht nur von Musikforschern und Analytikern. Kein geringerer als Wilhelm Furtwängler, den wir soeben als Dirigenten gehört haben, fühlte sich Schenker in hohem Maße verpflichtet. Darüber hat der Dirigent 1947 in einem kurzen Aufsatz über Schenker Rechenschaft abgelegt. Furtwängler beschreibt zunächst seinen Eindruck von der Monographie über die 9. Symphonie. Dies Buch fiel mir zufällig in die Hände, als ich in Lübeck als kleiner Konzertkapellmeister meine Laufbahn begann und erregte sofort meinen leidenschaftlichen Anteil. Hier war zum ersten Mal keinerlei Hermeneutik gegeben, sondern schlicht und sachlich gefragt, was eigentlich in dem Werk der 9. Symphonie von Beethoven vor uns steht. Hier wurde nicht nach Formschemen gefragt, mit denen so viel Unfug geschieht, sondern die wirkliche Form des einmaligen Werkes beschrieben. Hier wurde nichts von historischen Zusammenhängen geredet, sondern von der uns alle zutiefst betreffenden und uns unmittelbar angehenden Inspiration des Schöpfers, die im Werk ihren organisch notwendigen Niederschlag gefunden hat. Das Schlüsselwort für Furtwängler ist der biologische Begriff organisch. Das Gegenteil des Organischen in diesem Zusammenhang ist das Mechanische. Beiden gemeinsam ist der Gedanke der zweckmäßigen Arbeitsteiligkeit. Bei einem Mechanismus, dem eine Uhr zum Beispiel, stehen, ebenso wie bei einem lebendigen Organismus, alle Teile in wechselseitiger Abhängigkeit und sind um des Ganzen willen da, durch das sie erst ihren Sinn erhalten. Die Teile einer Uhr aber bestehen aus Stoffen, die gewaltsam in ihre jeweilige Form gebracht und zusammengesetzt worden sind. Und der Mechanismus wird von außen in Gang gebracht. Die Uhr muss man aufziehen oder ihr eine neue Batterie einsetzen. Ein Organismus dagegen ist gezeugt und gewachsen, nicht gemacht. Seine Teile sind Glieder, deren Form mit dem Stoff, aus dem sie bestehen, untrennbar verbunden ist. Sie sind nicht gewaltsam von einem Hersteller miteinander verbunden worden. Und der Organismus hat das Prinzip der Bewegung in sich selbst. Er ist belebt und beseelt. Auch ein Musikstück scheint sich selbst zu bewegen und gewissermaßen beseelt zu sein. Darum lädt es mehr als andere Kunstwerke dazu ein, es unter dem Bild eines Organismus zu betrachten. Freilich setzt das voraus, dass man es als Ganzes vor sich hat, nicht nur einzelne Phrasen, Motive oder Themen. Die Fähigkeit, ein musikalisches Kunstwerk als ein Ganzes zu hören, nannte Heinrich Schenker das Fernhören, das Ausgerichtetsein auf eine weite Ferne, auf die Zusammenhänge im Großen. Die konsequente Anwendung dieser Einsicht rühmt Furtwängler als Schenkers historisches Verdienst. In der Beethoven-Symphonie weist der erste Takt bereits auf den 5., 8., 20., 30., ja auf Takte bis zum Schluss. Und so geht es das ganze Stück hindurch. Der einzelne Takt ist einfach, aber die Beziehung innerhalb der Takte, innerhalb der Themen, die hundertfältigen Entsprechungen und Abwandlungen, Steigerungen und Minderungen, die das Ergebnis genialsten Fernhörens sind, ergeben eine Masse von Komplikationen. Die Musik bildet dabei keine bloße Aneinanderreihung von Abschnitten, wie traditionelle Formschemata suggerieren könnten, etwa nach dem Muster ABA, sondern ein komplexes Gebilde von mannigfaltigen Beziehungen und Verflechtungen. Aufgabe der Analyse ist demnach die Auflösung des Musikwerks in seine konstitutiven Teile, und zwar so, dass ein organischer Zusammenhang nachweisbar wird. Es genügt nicht, das Ganze in kleinere handliche Portionen zu zergliedern, sondern, da es sich um eine Zeitkunst handelt, zu zeigen, wie der eine Teil zwingend auf den vorhergehenden folgt, damit schließlich ein Ziel erreicht wird, das im Rückblick eine geschlossene Einheit ergibt. Der hier umrissenen Forderung hat Schenker bis zu seinem Lebensende gerecht zu werden versucht. Die Analysemethode, die seinen Namen trägt und jetzt vorwiegend in den USA praktiziert wird, dort wird Schenkerian Analysis als ein Fach wie Harmonielehre oder Kontrapunkt gelehrt. Diese Analysemethode ist allerdings von einer späteren Stufe seiner Theorie abgeleitet, die erst in den frühen 20er Jahren sich allmählich herausbildete und in dem 1935 posthum veröffentlichten Buch Der freie Satz dargestellt wurde. Der freie Satz stellt das Ergebnis einer zunehmenden Systematisierung der Schenkeschen Theorie dar. Wie das Vorwort bekannt gibt, wird sie als eine Lehre präsentiert, wie sie sich in den Werken der großen Meister, und zwar als das Geheimnis ihrer Entstehung und ihres Werdens birgt. Die Lehre vom organischen Zusammenhang. Der Weg von der Beethoven-Monographie, den Schenker zurückgelegt hatte, war lang gewesen. Zwar hatte die Vorrede zur Beethoven-Monographie viel über Schenkers musikalischen Geschmack verraten, schon die Widmung lautet: dem Andenken des letzten Meisters deutscher Tonkunst, Johannes Brahms. Und es folgen etliche abfällige Bemerkungen über den viel reklamierten Fortschritt, über die neuen Wagner-Kreaturen, welche die Welt mit ihrem unfruchtbaren Lärm erfüllen, und über die exotischen Tonsysteme, einschließlich der alten Kirchentonarten. Demgegenüber preist Schenker die großen Meister, die ihm zufolge eine auf denselben Gesetzen unwandelbar ruhende Kunst geschaffen, ja, diese Gesetze selbst entdeckt haben. Schenkers Meister, seine Vorlieben, das sind vor allem die deutschen Klassiker von Bach bis Brahms. Erst mit der späteren Theorie Schenkers jedoch, im freien Satz von 1935, wird einem ein Mittel in die Hand gegeben, diese Gesetze selbst zu entdecken. Wird also die in der Vorrede zur Beethoven-Monographie umrissene Ästhetik analytisch greifbar gemacht. Anders ausgedrückt, Schenkers Vorgehensweise lässt sich, wenn nicht ausschließlich, so doch am besten an den Werken der von Schenker selbst bevorzugten Komponisten demonstrieren. Ein anschauliches, weil auch kurzes Beispiel bietet der H-Dur-Walzer aus der Sammlung von 16 Walzern für Klavier, Opus 39, von Johannes Brahms. Die ganze Sammlung ist Dr. Eduard Hanslick gewidmet. Schenker entwickelte eine Methode, den musikalischen Inhalt durch einen von allen Ornamenten befreiten, also auf das Wesentliche reduziertes Notenbild darzustellen, wobei die Notenwerten nicht mehr den Rhythmus, sondern die Wichtigkeit der Töne widerspiegeln. Diese erste Reduktion heißt Vordergrund. Durch weitere Reduktionen gelangt man schrittweise über den Mittel- und Hintergrund zu der Schicht des Tonsatzes, die Schenker den Ursatz nannte. Zwar spielt die formale Gliederung eine Rolle dabei. Die analytische Arbeit geht jedoch mehr von der Stimmführung des Satzes aus, und zwar Stimmführung im Sinne des strengen Kontrapunkts. Der Analytiker muss sich ständig fragen, welche sind die tragenden Töne, welche dagegen bloß Diminution, Verzierung oder Ornament. Schenker geht also von Abstufungen aus, die in einem unmittelbaren Sinn durch die Unterscheidung zwischen Konsonanz und Dissonanz gegeben sind, in einem erweiterten Sinne durch die harmonische Tonalität. Hören wir uns aber zunächst das Stück als Ganzes an. Betrachten wir die erste Hälfte, also die ersten 8 Takte des Stücks. Schenkers analytische Reduktion lässt die Konturen der Musik noch deutlich erkennen. Musik. Weggefallen sind vor allem die melodischen Floskeln und die vollen Akkorde. In den ersten vier Takten ist die harmonische Bewegung der Stufen 1, 2, 5, 1 deutlich herauszuhören. So wie in den letzten vier Takten die Stufen 4, 5, 1 in Dismoll, der dritten Stufe oder Dominantparallele der Haupttonart. Der Auftakt, die ersten drei melodischen Töne, dieser Auftakt ist ganz verschwunden. Er bildet eine bloße Brechung des Anfangsakkordes. Die zwei Konsonantensprünge in der Melodie, von Dis nach Fis und zurück in Takt 1, sowie Cis und Gis in Takt 2, werden senkrecht dargestellt, also als Zusammenklänge. Sie werden vertikalisiert. Die scheinbar einstimmige Linie der rechten Hand ist also nach Schenkels Deutung zweistimmig. Die Oberstimme steigt vom Dis über das Cis zum H hinab. Während eine Mittelstimme vom Fis über Gis und Ais zum H hinaufsteigt. Sodass sich beide Stimmen im vierten Takt auf dem H treffen. Die jeweils ersten Noten der Takte 3 und 4 werden hier nicht mehr berücksichtigt. Sie sind dissonante Vorhalte. Der Akkord des vierten Taktes ist derselbe wie der des ersten Taktes, nur dass eben die Oberstimme zur Mittelstimme hinabgestiegen ist und dass dabei der sonst dissonante Durchgang Cis durch die Bewegung des Basses und der Mittelstimmen konsonant und wohlklingend gemacht worden ist. Eigentlich ist gar nichts passiert. Wir sind bei demselben Akkord wie am Anfang. Ein solches harmonisches Auf-der-Stelle-Treten nannte Schenker eine Prolongation, also eine Verlängerung des Klanges. Und den auskomponierten stufenweisen Übergang der Oberstimme von einem Akkordton zu einem anderen Ton desselben Akkordes nannte er einen Zug. Hier also einen Terzzug. Dass im Grunde noch nichts geschehen ist, dass nur eben die Tonika prolongiert wurde, darauf machte Brahms selbst aufmerksam, indem er nämlich den Grundton des prolongierten Klanges, das H, unter dem ganzen beschriebenen Geschehen als Orgelpunkt am Anfang jedes Taktes wiederholen ließ. Doch der Abstieg der Oberstimme ist damit noch nicht beendet. Er setzt sich vielmehr fort bis zur unteren Oktave des Kopftons, also dem zweigestrichenen Dis. Dabei widerfährt diesem Dis, der Terz der Grundtonart, die Ehre, selber zeitweilig zum Grundton oder wie Schenke sagt, tonikalisiert zu werden. Die Takte 5 bis 8 bilden also eine Prolongation der dritten Stufe, Dismoll. Im achten Takt spielt die rechte Hand genau dieselben Töne wie im Takt davor. Der Mittelton jedoch, der bei der Reduktion übrig bleibt, ist jeweils ein anderer. In Takt 7 bilden Eis und Cis ein Stimmpaar, das konsonant zum Bass ist. Takt 8 dagegen ist eine Umschreibung des Tones Dis, der die abfallende Linie abschließt, und das E ist nur ein Vorhalt. Nimmt man eine weitere Reduktion des melodischen Materials vor, so kann man die ganze erste Hälfte des Walzers als eine auskomponierte Oktave betrachten. Mit einer solchen Reduktion dringen wir in eine tiefere Schicht des Tonsatzes ein, die Schenker den Mittelgrund nannte. Eine solche Prolongation der Oktave nannte Schenker Koppelung. So hat Schenker den ersten Teil des Walzers auf die folgenden Komponente reduziert. Auf die Oktavkoppelung in der Melodie und die Prolongation der Stufen 1 und 3 in der Harmonie. Verfolgt man den Mittelgrund bis in den zweiten Teil hinein, so sieht man, dass durch denselben Prozess der Reduktion, der Stimmführungen und harmonische Abstufungen berücksichtigt, zunächst nach dreitaktiger Umspielung des Tons E die darauffolgenden Takte ebenfalls als eine Auskomponierung des Tonraumes einer Oktave nach oben verstanden werden. Die Wiederkehr des ersten Motivs auf der vierten Stufe in Takt 17 wird im Mittelgrund deswegen herausgehoben, weil dem fallenden Terzzug an dieser Stelle eine besondere Bedeutung für das ganze Stück zukommt. Das zeigt die dritte und die letzte Reduktion, das heißt der Hintergrund und schließlich der Ursatz. Um zu diesen Reduktionen zu gelangen, geht Schenker wie immer von den grundlegenden harmonischen Stufen aus. Die Harmonie bis zum Einsatz der vierten Stufe, also der Subdominante, wird im Sinne des Fernhörens als Prolongation der Tonika mit Hinzufügung der Septime aufgefasst. Die Septime verwandelt die Tonika in eine Zwischendominante und zwingt die vierte Stufe ab Takt 13 gleichsam herbei. Die vierte Stufe wird aber ihrerseits als Vorbereitung zur Hauptkadenz des Stückes gehört. Der mit ihr verbundene melodische Ton erscheint daher im Hintergrund als Nebennote. Aufgrund dieser untergeordneten Bedeutung verschwindet sie dann ganz in der letzten Reduktion, dem Ursatz. Hier wird die übergeordnete Bedeutung des Terzzuges für das ganze Stück vollkommen sichtbar, sowie die tonike und dominante umschreibende Bassbrechung H, Fis, H. Die Subdominant-Parallele Cis-Moll, also die zweite Stufe, spielt als Einleitung der Schlusskadenz auch eine wichtige Rolle. Erscheint daher auch im Ursatz. Hören wir jetzt die Analyse in der umgekehrten Richtung. Zunächst den Ursatz. Den Hintergrund den Mittelgrund Thank you. den Vordergrund des ersten Teils. Und schließlich die vollständige Komposition. Vorgang der Reduktionen über mehrere Schichten, von der musikalischen Oberfläche der eigentlichen Komposition über den Vordergrund, den Mittel- und Hintergrund bis hin zu dem Ursatz, veranschaulicht vor allem das Organische der Musik, wie die verschiedenen Schichten der Komposition sich organisch aufeinander beziehen. Zudem wird ein notwendiger Fortgang in der Musik demonstriert. Je mehr man reduziert, desto mehr wird einerseits die Zielgerichtetheit der fallenden Urlinie deutlich, sowie andererseits die Hierarchie der tonalen Verhältnisse. Sowohl Melodie als auch Harmonie streben den Grundton an. Einmal durch lineare Bewegung, zum anderen durch die Auskomponierung einer tonalen Kadenz. Nannte Schenker seine Lehre die erste wirkliche Tonsprachenlehre, so versteht es sich von selbst, dass die Sprache, die damit gemeint ist, nicht nur eine Tonsprache ist, eine Sprache aus Tönen, sondern eine tonale Sprache, das heißt eine Sprache, die den grammatikalischen Regeln der Tonalität gehorcht. Die Anwendbarkeit der Lehre ist auf ein bestimmtes Musikrepertoire beschränkt, nämlich das Tonale. Wo tonale Verhältnisse fehlen, ist die Hierarchie der Töne nicht vorgegeben und darum das Wesentliche vom Unwesentlichen nicht von vornherein zu unterscheiden. Sei es, um die Hauptzüge einer Melodie zu erkennen oder, was noch schwieriger wäre, um den Ursatz einer ganzen Komposition ausfindig zu machen. Denn ohne ein tonales Zentrum, das alle anderen Verhältnisse des Tonsatzes regelt, kann es keinen Ursatz geben. Damit ist zwar eine ganz wesentliche, aber nur sehr allgemeine Einschränkung getroffen. Die Struktur, die eine Schenkelsche Analyse erfasst, ist eine harmonisch-kontrapunktische Struktur. Form im Sinne einer oberflächlichen Gliederung, Metrum, Rhythmus und Register bleiben weitgehend unberücksichtigt. Die Zweiteiligkeit des Brahmschen Walzers spielt weder für den Hintergrund noch für den Ursatz eine Rolle. Dass es sich um einen Walzer handelt, um ein Tanzstück im Dreivierteltakt, geht aus keiner der Reduktionen hervor. Der Begriff des Motivs besitzt vor allem beim späten Schenker eine ziemlich abstrakte Bedeutung, die nur die Tonhöhen betrifft. Die melodische Verbindung des Schlusses des ersten Teils und des Anfangs des zweiten, sowie die Parallele in der Melodik zwischen Anfang und Schluss des Stücks, wird kaum in Betracht gezogen, auch nicht im Vordergrund. Und der Schluss des Stückes geschieht in der rechten Hand des Klaviers auf einem eingestrichenen H, nicht auf einem zweigestrichenen, wie die obligate Lage der analytischen Tafel zeigt. Das vielleicht ungewöhnlichste, kunstvollste Moment des ganzen Stücks, die einen Zweivierteltakt suggerierenden Viertel des Basses am Anfang des zweiten Teils, eine rhythmische Verschiebung, die für Brahms ganz charakteristisch ist und hier im Zusammenhang des strengen rhythmischen Musters eines Tanzstückes besonders auffällt, dieses Moment wird ebenfalls an keine Stelle berücksichtigt, wohl weil es offensichtlich ist und Schenker an den tieferen, gleichsam unbewussten Schichten der Komposition interessiert war. Worüber die Analyse hauptsächlich Auskunft gibt, ist die Musik als einheitliches, organisch konstruiertes tonales Gebilde. Worauf es Schenker letzten Endes ankam, war den tonalen Zusammenhang nachzuweisen. Das Abstimmen der verschiedenen Auskomponierungszüge aufeinander nannte Schenker Synthese, eine Synthese, die erst durch den Ursatz festgestellt wird. Das Fehlen eines solchen Zusammenhangs setzte er mit einem ästhetischen Mangel gleich, so zum Beispiel bei Wagner. Obwohl Wagner immer noch tonal komponierte, rügte Schenker in der Wagnerschen Musik das Fehlen eines Hintergrunds. Wagner, so Schenker, ging die musikalische Kraft dazu ab und er war deshalb genötigt, sich mit den Forderungen der Synthese nur auf eine billigste Vordergrundweise abzufinden. Wagner sei, so Schenker, kein Fern-, sondern ein Nahhörer. Der Vorwurf ist nur dann berechtigt, wenn man Schenkes ästhetische Prämissen teilt, die klassizistisch genannt werden können. Denn Schenkes analytischem Modell legt einerseits die klassizistische Forderung der Einheit in der Vielfältigkeit zugrunde, sowie andererseits die Vorstellung eines der Geschichte enthobenen Repertoires von Meisterwerken. Und es ist kein Zufall, dass Schenkes musiktheoretische Überlegungen, wie auch die Halms, in einer Zeit entstanden, in der das goldene Zeitalter der tonalen Musik durch das Aufkommen der Atonalität ernsthaft in Gefahr geriet. Der Kampf gegen die faustische Krankheit war nicht nur gegen die musikalische Hermeneutik gerichtet, sondern das angebotene Heilmittel einer sich objektiv gebärdenden analytischen Sprache verbarg auch den Wunsch, das unaufhaltsame Fortschreiten der Geschichte zum Stillstand zu bringen. Sie hörten die 24. Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, Analyse statt Ästhetik von Dr. Stephen Hinton. Das Thema der 25. Kollegstunde, wieder das bürgerliche Konzertwesen von Dr. Stephen Hinton.